In dieser Sendung geht es um den Produzenten Tony Visconti. Aus seinem umfangreichen Schaffen spiele ich einige Ausschnitte. Musikalisch, vom Stil her, geht es dabei ziemlich kunterbunt zu. Es ist nicht so, dass man Visconti-Platten immer sofort am Sound erkennt, an einer bestimmten Machart oder dass er immer nur in einem bestimmten Genre arbeitet, zum Beispiel Reggae oder Jazzrock. Bei Visconti ist alles ziemlich breit gefächert, eben hintereinander U2, live aufgenommen in den USA, anschließend aus Großbritannien Mary Hopkin, gebürtige Waliserin, zur Erinnerung, ihr größter Erfolg natürlich Those Were The Days, 1968. Danach hat sie noch einige Jahre weiter Platten aufgenommen, Singles und zwei Alben. Das zweite, Earth Song, Ocean Song, wurde 1971 von Tony Visconti produziert. Daraus eben das von Ralph McTell geschriebene Silver Birch and Weeping Willow. Im selben Jahr, 1971, haben Tony Visconti und Mary Hopkin übrigens geheiratet. Und wo wir jetzt schon vage den Schatten Paul McCartneys spüren, er produzierte ja die ersten beiden Mary Hopkins Singles, da wird es jetzt noch direkter, denn auf dem 73er Album der Wings lud ihn McCartney ein, einige Stücke zu arrangieren bzw. zu orchestrieren, darunter das Titelstück Band on the Run.